sechstes Kapitel. Es war einmal ein Königssohn, der ritt auf einem weißen Pferd im Mondschein. Damals, als ich noch bei Onkel Sixten und Tante Edla wohnte, holte ich mir Märchenbücher aus der Stadtbibliothek. Aber davon hielt Tante Edla nicht viel. »Sitzt du schon wieder rum und steckst die Nase in ein Buch«, sagte sie. »Deshalb bist du auch so winzig und so blass und elend, weil du nicht draußen sein willst wie andere Kinder.« Dabei war ich draußen, fast immer war ich draußen. Vielleicht hätten es Tante Edla und Onkel Sixten jedoch am liebsten gesehen, wenn ich ganz draußen geblieben wäre. Jetzt werden sie wohl froh sein, glaube ich, jetzt, da ich nie mehr hineinkomme. Nur in den Abenden las ich in den Büchern, aber deshalb konnte ich ja wohl nicht blass sein. Ich wünschte nur, Tante Edla könnte sehen, wie groß und kräftig und braun gebrannt und gesund ich jetzt bin. Ich bin ganz von der Sonne verbrannt und stark bin ich auch. Wäre mir die eine Hand auf den Rücken festgebunden, ich könnte mit der anderen diesen Janne verprügeln, wenn ich in der Uplandsgatan wäre. Aber ich glaube nicht, dass ich es tun würde, weil ich es nicht will. Ich möchte nur wissen, was Tante Edla sagen würde, wenn sie von dem Brunnen hörte, der am Abend raunt. Ich meine, wenn sie erfahren würde, dass man Märchen hören kann, ohne seine Nase in Bücher zu stecken, ohne herumzusitzen und blass zu werden, sondern dass man draußen in der frischen Luft sein kann und trotzdem so viele Märchen hört, wie man will. Am Ende würde sogar Tante Edla damit zufrieden sein, wenn sie auch sonst mit nichts zufrieden ist. Ja, sie sollte nur wissen, dass es im Land der Ferne einen Brunnen gibt, der einem Märchen erzählt. Es war einmal ein Königssohn, der ritt auf einem weißen Pferd im Mondschein. Durch den Wald der Dunkelheit ritt er. So hatte der Brunnen erzählt. Und ich musste immer daran denken. Ich hatte das Gefühl, als hätte der Brunnen damit etwas Besonderes gemeint, dass ich der Königssohn sei, der durch den Wald der Dunkelheit geritten war, und dass ich es noch einmal tun müsste. Hatte der Brunnen einen ganzen Abend nur für mich geraunt und gesungen, um mich daran zu erinnern, was ich tun sollte? Ich fragte meinen Vater, den König, wo der Wald der Dunkelheit sei, und er wusste es. »Der Wald der Dunkelheit ist im Land hinter den Bergen«, sagte er, und seine Stimme klang traurig. »Warum willst du das wissen, Mio, mein Mio?« »Ich will heute Nacht dorthin reiten, heute Nacht, wenn der Mond scheint«, sagte ich. Da blickte mich mein Vater, der König, seltsam an. »So, jetzt schon«, sagte er, und seine Stimme klang noch trauriger. »Möchtest du das nicht?«, fragte ich. »Vielleicht bist du unruhig, wenn ich draußen bin und in der Nacht durch den Wald der Dunkelheit reite.« Mein Vater, der König, schüttelte den Kopf. »Nein, nein, warum sollte ich?«, sagte er. »Ein Wald, der friedlich im Mondschein schläft, will nichts Böses.« Aber dann saß er stumm da und stützte den Kopf in die Hände, und ich ahnte, dass er an etwas sehr Trauriges dachte. Ich ging zu ihm, legte meine Arme um seine Schultern, um ihn zu trösten, und sagte, »Soll ich bei dir bleiben?« Er sah mich lange an, und seine Augen blickten traurig. »Nein, Mio, mein Mio, du darfst nicht bleiben. Der Mond ist bereits aufgegangen, und der Wald der Dunkelheit erwartet dich.« »Bist du ganz bestimmt nicht traurig?«, fragte ich. »Ganz bestimmt nicht«, sagte er und streichelte mein Haar. Ich sprang auf, um Yum-Yum zu fragen, ob er mitkommen wolle in den Wald der Dunkelheit. Aber als ich ein paar Schritte gelaufen war, rief mein Vater, der König, »Mio, mein Mio!« Ich wandte mich um. Da stand mein Vater, der König, und streckte seine Arme aus. Und ich lief zurück und warf mich an seine Brust, und lange, lange hielt er mich an sich gedrückt. »Ich komme doch bald wieder«, sagte ich. »Tust du das?«, fragte mein Vater, der König. Ganz leise flüsterte er es. Draußen, vor dem Haus des Rosengärtners, fand ich Yum-Yum und erzählte ihm, ich wollte durch den Wald der Dunkelheit reiten. »So«, sagte er, »endlich.« Ich fand es seltsam, dass mein Vater, der König, »so, jetzt schon«, sagte, und Yum-Yum, »so, endlich«, weil ich durch den Wald der Dunkelheit reiten wollte. Doch ich dachte nicht lange darüber nach. »Kommst du mit?«, fragte ich Yum-Yum. Yum-Yum seufzte. Dann sagte er, »Ja, ja, ja.« Wir holten Miramis, der im Rosengarten graste, und ich sagte ihm, er solle uns zum Wald der Dunkelheit bringen. Da begann Miramis zu tänzeln, als hätte er seit langer Zeit nichts Schöneres gehört. Und als Yum-Yum und ich auf seinem Rücken saßen, sauste er davon wie der Blitz. »Mio, mein Mio«, hörte ich meinen Vater, den König, noch rufen, als wir aus dem Rosengarten ritten. Es war der traurigste Ruf, den ich je gehört hatte. Aber ich konnte nicht zurück, ich konnte nicht. Das Land hinter den Bergen war weit entfernt. Ohne ein Pferd wie Miramis wären wir nie dorthin gekommen. Nie hätten wir über die hohen Berge klettern können, die fast bis an den Himmel reichten. Allein für Miramis gab es kein Hindernis. Wie ein Vogel schwebte er über die Bergspitzen hinweg. Auf der höchsten Spitze, dort, wo der ewige Schnee lag, ließ ich ihn niedergehen. Und wir saßen auf Miramis Rücken und sahen hin über das Land, das uns am Fuß des Berges erwartete. Da lag im Mondschein der Wald der Dunkelheit und sah schön aus und gar nicht gefährlich. Es war so wahr, dass ein Wald, der im Mondschein schläft, nichts Böses will. Ja, mein Vater, der König, hatte recht. Hier waren nicht nur die Menschen gut. Alle Wälder und Wiesen und Bäche und alle grünen Haine, auch sie waren gut und wollten nichts Böses. Und die Nacht war gut, war freundlich wie der Tag, der Mond schien mild wie die Sonne. Und die Dunkelheit war eine gute Dunkelheit, hier gab es nichts, wovor man Angst haben musste. Nur eines gab es, wovor man sich fürchten musste. Eines nur. Als wir so auf Miramis Rücken saßen, sah ich weit hinter dem Wald der Dunkelheit ein Land, das noch viel dunkler war, und die Dunkelheit dort war nicht gut, denn man konnte nicht in sie hineinsehen, ohne zu zittern. »Was ist das für ein unheimliches Land?«, fragte ich Yum-Yum. »Das Land außerhalb beginnt dort«, sagte Yum-Yum. »Dort liegt die Grenze des Landes außerhalb.« Ich sagte, »Ritter Katos Land«. Da zitterte Miramis, als fröre er, und große Felsblöcke lösten sich von der Bergwand und stürzten krachend in das Tal hinunter. Ja, nur einen gab es, vor dem man sich fürchten musste, Ritter Kato. Vor ihm musste man sich fürchten, sehr, sehr fürchten, aber ich wollte nicht an ihn denken. »Der Wald der Dunkelheit«, sagte ich zu Yum-Yum, »der Wald der Dunkelheit, dort will ich jetzt hin.« Da wieherte Miramis und wild erklang das Echo von den Bergwänden. Dann schwebte Miramis leicht durch die Luft dem Mondscheinwald am Fuß des Berges entgegen. Und aus dem Wald stieg es auf, als wieherten hunderte Pferde in der Nacht. Tiefer und tiefer schwebten wir, bis Miramis Hufe weich, ganz weich die Baumkronen berührten. Zwischen grünem Laub sanken wir nieder. Wir waren im Wald der Dunkelheit. In sehr vielen Wäldern bin ich noch nicht gewesen, aber einen Wald, der diesem glich, konnte es nicht geben. Der Wald der Dunkelheit hatte ein Geheimnis. Ich fühlte, hier gab es ein großes und seltsames Geheimnis. Vielleicht hatte der Mond einen Schleier darüber gebreitet, um es mir zu verbergen. Er säuselte in den Bäumen, sie flüsterten von dem Geheimnis, aber ich konnte es nicht verstehen. Die Bäume standen ganz still und schimmerten im Mondschein. Sie kannten das Geheimnis, aber ich kannte es nicht. Plötzlich hörten wir von weit her donnernde Hufe. Es klang, als galoppierten 100 Pferde durch die Nacht. Miramis wieherte und es war, als wieherten ihm 100 Pferde Antwort. Näher und näher kam das Donnern der Hufe, wilder und lauter wurde das Wiehern und mit einem Mal waren sie bei uns. 100 weiße Pferde mit flatternden Mähnen. Miramis warf sich in den Haufen und sie sprengten zusammen über eine Lichtung im Wald. Yum-Yum und ich waren abgesprungen. Wir standen unter einem Baum und sahen die weißen Pferde, Miramis an ihrer Spitze, im Mondschein wild hin und her galoppieren. »Sie sind so glücklich«, sagte Yum-Yum. »Warum sind sie glücklich?«, fragte ich. »Weil Miramis heimgekommen ist«, sagte Yum-Yum. »Wusstest du nicht, dass Miramis im Wald der Dunkelheit zu Hause ist?« »Nein, das wusste ich nicht«, sagte ich. »Du weißt so wenig, Mio«, sagte Yum-Yum. »Wie ging es dann zu, dass ich Miramis bekam?«, fragte ich. »Unser Herr, der König, gebot, eines seiner weißen Pferde solle zur Insel der grünen Wiesen kommen, um dein Pferd zu werden. Ich sah zu Miramis hin, der im Mondschein galoppierte und glücklich war, und ich wurde plötzlich unruhig. »Yum-Yum, Glaubst du, dass Miramis traurig ist, weil er bei mir sein muss? Fragte ich. Vielleicht hat er immer Sehnsucht nach seinem Wald der Dunkelheit. Als ich das sagte, kam Miramis zu mir gesprengt. Er legte seinen Kopf an meine Schulter und so stand er eine ganze lange Zeit still und wieherte nur manchmal ganz leise. Siehst du, er will lieber bei dir sein, sagte Yum Yum. Darüber war ich froh. Ich streichelte Miramis und gab ihm ein Stück Zucker und er nahm es mit weichen Lippen aus meiner Hand. Dann ritten wir weiter durch den Wald und die 100 weißen Pferde folgten uns. Ich spürte das Geheimnis, das uns umgab. Der ganze Wald kannte es, jeder Baum und die grünen Linden und Espen, die so sanft über unseren Köpfen rauschten, als wir geritten kamen, die weißen Pferde und auch die Vögel, die vom Gestampfe der Hufe geweckt wurden. Sie alle kannten es, nur ich nicht. Yum Yum hatte schon recht, wenn er sagte, du weißt so wenig, Mio. Miramis fiel in Galopp und die anderen weißen Pferde auch. Wir ritten schnell. Mein roter Mantel blieb an einem Ast hängen. Vielleicht wollte der Baum mich zurückhalten. Vielleicht wollte er mir das Geheimnis erzählen. Aber ich hatte es eilig. Ich galoppierte weiter und in meinem Mantel kam ein großer Riss. Mitten im Wald stand ein Haus, ein kleines weißes Haus mit einem Strohdach. Es stand zwischen Apfelbäumen, die Apfelblüten leuchteten im Mondschein. Ein Fenster war offen und man hörte im Inneren etwas gleichmäßig klappern. Es hörte sich an, als säße dort jemand und webte. »Wollen wir sehen, wer dort webt?«, fragte ich Yum Yum. »Ja, das können wir«, sagte Yum Yum. Wir sprangen von Miramis ab und folgten dem Pfad zwischen den Apfelbäumen zum Haus. Wir klopften an die Tür und das Klappern hörte auf. »Kommt herein, ihr kleinen Jungen«, sagte jemand. »Ich habe schon lange auf euch gewartet.« Wir gingen in das Haus und da saß eine Weberin vor ihrem Webstuhl. Sie sah freundlich aus und nickte uns zu. »Warum wachst du und webst in der Nacht?«, fragte ich. »Ich webe Traumstoff«, sagte sie. »Und das muss man in der Nacht tun.« Der Mond leuchtete ins Fenster und schien auf ihr Gewebe. Ich sah, wie schön es schimmerte. »Märchengewebe und Traumstoff werden in der Nacht gewebt«, sagte sie. »Was verwebst du, dass es so schön wird?«, fragte ich. Sie antwortete nicht, sondern begann wieder zu weben. Sie schob das Schiffchen durch die Fäden und summte leise vor sich hin. »Strahl des Mondes, Mondesstrahl, Herzblut rot und warm, Silber, Silber, Purpur auch, Apfelblüte, Apfelblüte, macht Gewebe lind und weich, weicher als der Nachtwind geht im Grase, und doch singt Trauervogel überm Walde.« Sie sang leise und eintönig. Als sie geendet hatte, hörte ich draußen im Wald einen anderen Gesang und ich erkannte ihn wieder. Es war, wie die Weberin gesummt hatte, Trauervogel sang überm Walde. Er saß auf einer Baumspitze und er sang, dass es weh tat. »Was singt Trauervogel?«, fragte ich die Weberin. Da weinte sie. Ihre Tränen klopften auf das Gewebe hinunter und wurden zu kleinen, klaren Perlen und der Stoff wurde noch viel schöner als zuvor. »Was singt Trauervogel?«, fragte ich noch einmal. »Er singt von meiner kleinen Tochter«, sagte mir die Weberin und weinte noch mehr. »Er singt von meiner kleinen Tochter, die geraubt worden ist.« »Wer hat deine kleine Tochter geraubt?«, fragte ich. Aber ich wusste es schon. Ich brauchte es nicht mehr zu hören. »Sag den Namen nicht«, bat ich. »Nein, denn sonst erlischt der Mondschein«, sagte die Weberin. »Der Mondschein erlischt und die weißen Pferde weinen Blut.« »Weshalb weinen sie Blut?«, fragte ich. »Um des kleinen Fohlens willen, das auch geraubt worden ist«, sagte die Weberin. »Hör, wie der Trauervogel überm Walde singt.« Und ich hörte durch das offene Fenster, wie Trauervogel draußen sang. Schon oft hatte Trauervogel für mich im Rosengarten gesungen, aber nie hatte ich verstanden, wovon er sang. Nun wusste ich es. Er sang von all den Geraubten, von der kleinen Tochter der Weberin, von Nonnos Brüdern und von Giris Schwester und vielen, vielen anderen, die der grausame Ritter Kato eingefangen und zu seiner Burg geschleppt hatte. Deshalb trauerten sie in den kleinen Hütten auf der Insel der grünen Wiesen und im Land auf der anderen Seite des Wassers und jenseits der Berge. Sie trauerten um die Kinder, um all die Kinder, die fort waren. Sogar die weißen Pferde im Wald der Dunkelheit trauerten und weinten Blut, wenn sie nur den Namen des Räubers hörten. Ritter Kato. Ich hatte Angst vor ihm, große, große Angst. Aber als ich dort in dem Haus stand und Trauervogel singen hörte, da wusste ich plötzlich, warum ich in der Nacht durch den Wald der Dunkelheit geritten war. Hinter dem Wald der Dunkelheit liegen die Grenzpfähle des Landes außerhalb. Und dort sollte ich eigentlich hin. Dort sollte ich hin, um mit Ritter Cato zu kämpfen, obwohl ich Angst hatte, große Angst. Ja, ich hatte große Angst, auch wenn ich daran dachte, was ich tun musste, konnte ich nur noch weinen. Die Weberin hatte wieder angefangen zu weben. Sie summte die eintönige Weise vom Strahl des Mondes, Mondesstrahlen, Herzblut rot und warm, vor sich hin und kümmerte sich nicht mehr um Yum-Yum und mich. Yum-Yum, sagte ich, und meine Stimme klang ganz eigenartig. Yum-Yum, nun reite ich in das Land außerhalb. Ich weiß, sagte Yum-Yum. Ich war sehr erstaunt. Wie kannst du das wissen? Fragte ich. Ich selbst weiß es doch erst seit jetzt, eben jetzt. Du weißt so wenig, Mio, sagte Yum-Yum. Aber du weißt alles? Fragte ich. Ja, ich weiß, sagte Yum-Yum. Schon lange weiß ich, dass du in das Land außerhalb sollst. Alle wissen es. Alle wissen es? Ja, sagte Yum-Yum. Trauervogel weiß es, die Weberin hier weiß es, 100 weiße Pferde wissen es, der ganze Wald der Dunkelheit weiß es, die Bäume flüstern davon und das Gras und die Apfelbäume hier draußen, sie alle wissen es. Sie wissen es? Fragte ich. Jeder Hirte auf der Insel der grünen Wiesen weiß es und er spielt es nachts auf seiner Flöte. Nonno weiß es, seine Großmutter weiß es und Giri und seine Geschwister und der Brunnen, der am Abend raunt, wissen es. Ich sage dir, sie alle wissen es. Und mein Vater, der König? Flüsterte ich. Dein Vater, der König, hat es alle Zeit gewusst, sagte Yum-Yum. Will er, dass ich gehe? Fragte ich und ich konnte nicht verhindern, dass meine Stimme ein wenig zitterte. Ja, er will es, sagte Yum-Yum. Es ist traurig, aber er will, dass du gehst. Aber ich habe große Angst, sagte ich und fing an zu weinen. Jetzt erst merkte ich richtig, wie ich mich fürchtete. Ich ergriff Yum-Yums Arm. Yum-Yum, ich getraue mich nicht, sagte ich. Warum will mein Vater, der König, dass gerade ich es tun soll? Nur ein Kind aus königlichem Blut kann es tun, sagte Yum-Yum. Nur ein Kind aus königlichem Blut. Und wenn es nun mein Tod ist, sagte ich und packte Yum-Yum ganz fest am Arm. Er antwortete nicht. Will mein Vater, der König, dass ich trotzdem gehe? Die Weberin hatte aufgehört zu weben und es war ganz still im Haus. Trauervogel schwieg, die Bäume bewegten ihre Blätter nicht, kein Rauschen war zu hören, es war vollkommen still. Yum-Yum nickte. Ja, sagte er und sprach so leise, dass ich es kaum hörte. Dein Vater, der König, will, dass du trotzdem gehst. Ich war ganz verzweifelt. Ich getraue mich nicht, schrie ich. Ich getraue mich nicht, ich getraue mich nicht. Yum-Yum antwortete nichts. Er sah mich nur an und sagte kein Wort. Aber Trauervogel fing wieder an zu singen und es war ein Lied, das mein Herz beinahe stillstehen ließ. Es singt von meiner kleinen Tochter, sagte die Weberin, und ihre Tränen fielen auf das Gewebe und wurden zu Perlen. Ich ballte die Fäuste. Yum-Yum, sagte ich, ich gehe ins Land außerhalb. Da drang ein Brausen durch den Wald der Dunkelheit und Trauervogel sang einen Triller wie nie zuvor. Ich wusste es, sagte Yum-Yum. Leb wohl, Yum-Yum, sagte ich und spürte, dass ich wieder weinen wollte. Leb wohl, lieber Yum-Yum. Da blickte Yum-Yum mich an und seine Augen waren so freundlich wie Bankers Augen. Dann lächelte er ein wenig. Ich folge dir, sagte er. Er war mein Freund. Yum-Yum war wirklich mein Freund. Ich wurde sehr glücklich, als er sagte, er wolle mir folgen. Aber ich wollte nicht, dass er sich einer Gefahr aussetzte. Nein, Yum-Yum, sagte ich, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir nicht folgen. Ich folge dir, sagte Yum-Yum. Ein Kind aus königlichem Blut, reitend auf einem weißen Pferd mit goldener Mähne, mit einem einzigen Freund als Gefolge. So ist es gesagt worden. Du willst doch nicht ändern, was seit tausenden und abertausenden Jahren vorausbestimmt ist. Seit tausenden und abertausend Jahren, sagte die Weberin. Ich hörte, wie die Winde an dem Abend davon sangen, als ich meine Apfelbäume pflanzte, und das ist nun sehr lange her, tausend und abertausend Jahre. Sie nickte. »Komm, Mio, ich will deinen Mantel flicken«, sagte sie dann. Sie schnitt ihr Gewebe ab und nahm ein Stück davon und flickte den Riss, der meinen Mantel bekommen hatte, als ich durch den Wald ritt. Sie fütterte sogar den ganzen Mantel mit diesem schimmernden Stoff und er hing weich und leicht und warm über meinen Schultern. »Mein bestes Gewebe gebe ich dem, der meine kleine Tochter rettet«, sagte die Weberin. »Und Brot sollst du haben, Brot, das Hunger stillt, verschwende es nicht, Hungerwege liegen vor dir.« Sie gab mir Brot und ich dankte ihr. Dann wandte ich mich zu Yum-Yum. »Sind wir fertig, Yum-Yum?« »Ja, wir sind fertig«, sagte Yum-Yum. Wir gingen zur Tür hinaus, wir folgten dem Pfad zwischen den Apfelbäumen, wir bestiegen Miramis. Da breitete der Trauervogel seine großen schwarzen Schwingen aus und flog den Bergen zu. Die 100 weißen Pferde standen unbeweglich und sahen uns nach, als wir zwischen den Bäumen davonritten. Sie folgten uns nicht. Die Apfelblüten leuchteten wie Schnee im Mondschein, sie leuchteten wie Schnee. Vielleicht sollte ich nie mehr so schöne weiße Apfelblüten sehen.